Zum Tag des Sieges im Krieg wurden die Gebeine der Kriegsveteranen, die der Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes und dem revolutionären Songun-Werk ihr Leben gewidmet hatten, im Ehrenheim der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges beigesetzt. Darunter sind die Helden der Republik Yun Hee-chon und Lee Hong-ju, die in der Zeit des Krieges als Teilnehmer der Bewegung der Flugzeugjägergruppe viele Feindesflugzeuge abgeschossen hatten, und der Held Cho Myung-soo, der in der Kriegszeit im Organ für innere Angelegenheiten des Kreises Ongjin gedient und dazu beigetragen hatte, mehr als 420 Spionen und weitere antagonistische Elemente zu verhaften und viele Waffen und Munitionen zu erbeuten. Auch die verstorbenen Frauen von Yun Hee-chon und weiteren 12 Veteranen wurden mit ihren Ehemännern gemeinsam beigesetzt. Die Zeremonien zur Beerdigung der Gebeine der Verstorbenen fanden am 19. Juli im Ehrenheim der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges statt.